Erster Gott sagte zu Jakob, steh auf und geh nach Bethel. Bleib dort. Baue dort einen Altar für Gott. Gott hat sich dir gezeigt, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Zweiter Jakob sagte zu seiner Familie und allen Leuten bei ihm, werft alle fremden Götter weg, die ihr habt. Macht euch sauber und zieht neue Kleider an. Dritter, dann gehen wir nach Bethel. Dort will ich einen Altar für Gott bauen. Gott hat mir geholfen, als ich Probleme hatte. Er war mit mir auf meinem Weg. Vierter, sie gaben Jakob alle fremden Götter. Sie gaben ihm auch die Ringe von ihren Ohren. Jakob vergrub alles unter einem Baum bei Sichem. Fünfter, danach reisten sie weiter. Gott machte, dass die Leute in den Städten Angst bekamen. Darum jagten sie Jakobs Söhne nicht. Sechster, Jakob kam nach Luz im Land Kanaan. Das ist Bethel. Er war mit allen seinen Leuten dort. Siebter, dort baute er einen Altar. Er nannte den Ort Gott von Bethel. Denn Gott hatte sich ihm dort gezeigt, als er vor seinem Bruder floh. Achte, Deborah starb. Sie war die Amme von Rebekka. Man begrub sie unter einer Eiche bei Bethel. Man nennt den Baum darum Klageeiche. Neunter, Gott zeigte sich Jakob noch einmal. Das war, als Jakob aus Mesopotamien zurückkam. Gott segnete ihn. Zehnter, Gott sagte zu ihm, dein Name ist Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen. Dein Name soll Israel sein. Darum nennt man ihn Israel. Elfter, Gott sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Du wirst viele Kinder haben. Du wirst viele Nachkommen haben. Ein Volk und viele Völker werden von dir kommen. Könige werden von dir abstammen. Zwölfter, das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, gebe ich dir. Ich gebe das Land auch deinen Kindern. Dreizehnter, danach ging Gott von Jakob weg. Das war an dem Ort, wo er mit Jakob gesprochen hatte. Vierzehnter, Jakob stellte einen Stein auf. Das war an dem Ort, wo Gott mit ihm gesprochen hatte. Er goss Wein und Öl auf den Stein. Fünfzehnter, Jakob nannte den Ort Bethel. Dort hatte Gott mit ihm gesprochen. Sechzehnter, danach reisten sie von Bethel weiter. Sie waren fast in Ephrat. Rahel bekam Schmerzen. Sie hatte eine sehr schwere Geburt. Siebzehnter, die Frau, die ihr half, sagte zu ihr, als es sehr schwer wurde, hab keine Angst. Du bekommst wieder einen Sohn. Achtzehnter, Rahel starb. Sie nannte ihren Sohn Schmerzenskind. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Neunzehnter, Rahel starb und wurde an der Straße nach Ephrat begraben. Das ist Bethlehem. Zwanzigster, Jakob stellte einen Stein auf ihr Grab. Das ist der Grabstein von Rahel. Er steht noch heute dort. 21. Israel reiste weiter. Er baute sein Zelt hinter Michdal-Eder auf. 22. Israel wohnte dort. Ruben ging zu Bilha. Bilha war die Frau seines Vaters. Ruben schlief mit ihr. Jakob erfuhr, dass Jakob hatte 12 Söhne. 23. Die Söhne von Lea waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Ruben war der erste Sohn von Jakob. 24. Die Söhne von Rahel waren Josef und Benjamin. 25. Die Söhne von Bilha, Rahels Dienerin, waren Dan und Naphtali. 26. Die Söhne von Silpa, Leas Dienerin, waren Gad und Assa. Das sind alle Söhne, die Jakob in Mesopotamien geboren wurden. 27. Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre. Das ist Hebron. Dort hatten Abraham und Isaak als Fremde gelebt. 28. Isaak wurde 180 Jahre alt. 29. Dann starb Isaak. Er war alt und hatte genug vom Leben. Seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn.